Kurz noch ein technisches Detail, das bestimmt auch Ihre Bewunderung finden wird. Ja, Sunday Eve Show. Sonntag mit Elektronik. Hallo. Mal wieder. Und der aktuelle Grund, Alec, heute ist, du hast ein brandneues Album-Windspiel mitgebracht. Ja, das Album ist jetzt am 1.10. erschienen und wir stellen das hier einfach mal vor. Ja, ich habe mir gedacht, ich bin mal so frei. Und Alec ist ja auch ein gern gesehener Gast bei mir, weil macht immer Spaß. Heute eine Stunde und genau so lang, 8 Tracks ist Windspiel lang und füllt auch sehr gut diese Stunde aus. Wir werden die Tracks ausspielen, ich werde etwas den Alec dazu fragen und ja, ihr dürft gespannt sein. Wer sich melden will, soll sich melden. coloradio.org findet ihr alle Kontaktadressen und ja, 60 Minuten Sunday Eve Show, Electronic, Windspiel, viel Spaß. Thank you. Electronics Windspiel. Das neue Album hier bei uns jetzt. Und Alec möchte dazu etwas sagen, weil er hat mir verraten, es ist ein Konzeptalbum. Ja, jetzt ein Konzeptalbum. Jetzt im Moment läuft übrigens der Track Doldrums. Das Album an sich heißt Windspiel und handelt von Wind. Ist in dem Sinne wirklich ein Konzeptalbum, weil quasi jeder Track nach dem Namen eines Windes benannt ist, eines regionalen Windes überall auf der ganzen Welt. Also jeder Track trägt einen anderen Windnamen. Da sind teilweise ganz witzige Namen dabei, aber das kann ja jeder selbst rausfinden, wenn er sich das Album besorgt. Jetzt muss ich fragen, der Windname ist ins Deutsche übersetzt? Nö, das sind einfach die lokalen Windnamen. Alles Mögliche sind dabei. Philippinen, Frankreich, die Schweiz, ach alles. Also. Finde ich ja cool, weil manchmal fragst du dich schon, was hat sich denn der Künstler dabei gedacht? Warum hat er genau das jetzt so benannt? Hier wissen wir es und da kann ja jeder mal schauen, wo der Wind eben bläst. Ja. Ja, das Album ist auf Broke erschienen. Broke ist eines der beliebtesten Netlabels in Deutschland. Was in dem Sinne auch heißt, dass dieses Release natürlich kostenlos runterzuladen ist, wenn man das möchte. Und man kann es aber auch auf Beatport und allen anderen gängigen Shops sich käuflich erwerben, auch iTunes und überall, wo man es halt kennt. Oh, das ist interessant. Man kann es kaufen, muss aber nicht, weil Broke ein Netlabel ist und das frei zur Verfügung stellt? Ganz genau. Cool. Broke, B-R-O-Q-U-E. Das ist cool. Also für diejenigen, die sagen, die möchten dich unterstützen und... Ja, zum Beispiel. Kaufen, super. In dem Sinne auch, man kann es halt auch bei Beatport mal charten und so, wenn man seine Charts als DJ da abgibt. Und da es 8 Tracks sind, ist das auch ein Konzept oder war danach kreative Pause? Du meinst, es ist zu wenig? Nein, das wollte ich nicht sagen. Hätte ja sein können, du hast in diesen 8 vielleicht auch noch irgendwo einen tieferen Sinn. Nö, es war eigentlich eine sehr erdachte Zahl im Sinne von, wir haben zwar 53 Spielminuten, glaube ich, ungefähr, oder 50, irgendwas um die Dreh, aber wir wollten auch jetzt nicht zu sehr die Leute fordern, weil, naja, das Aufmerksamkeitspotenzial der Leute ist halt in den heutigen Zeiten nicht so groß. Und es ist auf jeden Fall ein vollwertiges Album und steckt viel drin. Die Tracks sind ja auch teilweise sehr lang. Aber auch ein paar kurze Dinger mit drin. Werden wir ja hören. Ja, aber es ist auf jeden Fall genug, glaube ich. Genau, und du hast mir auch gerade eben gesagt, der nächste wäre dann einer. Es sind noch 2 Minuten bis dahin, dass du auch kooperiert hast. Ja, es gibt 2 Kooperationen. Der nächste Track namens Willy Wow, der wurde zusammen mit Miss Confused gemacht. Miss Confused von Electro Bistro zum Beispiel. Ja, da haben wir sehr experimentell sind wir an diesen Track rangegangen. Ich sag mal, Stichwort Garage Band. Oh, jetzt dürfen wir alle gespannt sein, was als nächstes kommt. Ja, jeder Mac-User weiß, was gemeint ist vielleicht. Ich olle PC-Schlampe. Ich auch. Deswegen habe ich mich nie daran getraut, aber das Fräulein Miss Confused hat einen Mac. Den muss ich gleich mal wir zusammen missbrauchen. Cool. Gut, dann wollen wir doch die Hörer jetzt auch mal hören lassen und weiter mit Doldrums. Ja, wie ich erfahren habe, die Miss Confused ist ja heute auch hier im Studio. Aber möchte nicht sprechen. Ja, das war dein Willy Wong. Unser Willy Wong. Ja, euer. Entschuldigt, nicht meiner. Und jetzt Faru. Ja, mal kurz zur Arbeitsweise. Ja, Arbeitsweise, stimmt. Ja, ich war schon wieder bei... Also das ganze Album ist also wirklich sehr basierend auf vielen Experimenten entstanden. So, und da gehören halt auch ganz viele eigene Aufnahmen dazu, sehr viel selbst gesampelt, viele lustige Geräusche, wie man jetzt vor allem jetzt gerade in dem Willy Wow gehört hat. Ja, also es war alles komplett experimentell irgendwie rangegangen an die Tracks. Und deswegen klingt das auch irgendwie auch ganz anders als das, was ich sonst zum Beispiel auf Platte rausbringe. Die klingt aber gut, also... Schön wackelig, also mir hat es gefallen. Wackelig, ist auch schön. Ja, manchmal fällt es mir schwer, das irgendwie ist in. Ja, aber es ist ein guter Begriff. Besser als immer nur vorwärts. Ja, vorwärts, trocken, Brett. Ne? Brett. Ja, wir haben ja also 8 Chill-Out-Bretter. Und da ihr unterschiedliche Rechner hattet, wie habt ihr euch eigentlich da synchronisiert? Beziehungsweise war es ein Problem? Gar nicht, nichts synchronisiert. Das wird dann halt, wir haben viel aufgenommen und noch durch externe Geräte gejagt und so. Und ja, das war halt dann wirklich mal ein ganz anderes Herangehen an den Track. Dann macht jeder seins oder habt ihr euch entschieden, ihr macht auf dem einen Rechner verschiedene? Ja, genau so. Verschiedene? Okay. Letzteres. Okay. Ja. Auf dem Mac. Auf Mac und auf PC. Es ist also eine Mac-PC-Kooperation. Oh, schön. Ja, Faru, jetzt endlich, denn ja, Premiere weiß ich nicht, ob ich das sagen kann, aber du hast mir verraten, du wirst oder du singst in dem Track. Nein. Ja, da habe ich ausnahmsweise mal gesungen. Gibt aber auch noch andere Tracks, in denen ich das schon mal getan habe, aber ja, es ist so eine kleine Sache, wo man das mal probiert. Das ist ja auch nicht falsch. Und nutzt du, ich verzerre, will ich nicht sagen, verschiedene Effektgeräte für deine Stimme oder? Ich habe es relativ klar so. Also ich mag es nicht, wenn es völlig verwurstet ist, aber das kommt immer auf den Track an. Na klar kann man es mal völlig verdrehen und vermachen und ja. Wobei, aber nein, ich bin kein Sänger, der live singen würde. Okay. Wenn ich es jetzt so höre, als ich es vorher gehört habe, habe ich mich schon gefragt, ob du das bist, aber ich dachte, es ist jemand anders. Cool. Also, ja, genau, ihr da draußen, jetzt könnt ihr ja mal prüfen, ihr habt ihn gerade gehört, den Alec, so, im Interview, mal schauen, ob ihr ihn wiedererkennt im Faru. Viel Spaß. gedüdelt, wollte ich schon fast sagen. Das ist aber, ich wollte jetzt was Philosophisches mit Wind sagen. Tja, ich weiß nicht, heute nicht unbedingt meine kreativste Stunde, aber es ist sehr, sehr schön und angenehm für diesen Sonntag, der heute dann glücklicherweise trocken ist. Ja, mit Sonne. Mit Sonne, passt auch sehr gut. Mhm. Und jetzt haben wir wieder eine Kooperation mit Da Face und da würde ich dich gerne fragen, wer Da Face denn ist und wie das zustande kam. Da Face ist eigentlich ein alter Internetbekannter, den man schon hier und da mal zusammengearbeitet hat. Der ist aus Würzburg und macht richtig tolle Musik und super Melodien, zum Beispiel eben auch diese Melodie, die ich im Grunde nur aufgegriffen habe und einen kompletten Track daraus gebaut habe. Und da wir schon sowieso immer öfter mal zusammenarbeiten wollten, schon immer, haben wir das jetzt einfach mal gemacht. Okay, wie viele Internetbekanntschaften hast du, mit denen du kooperierst? Ach, das ist alles nur spontan. Also ich habe da jetzt keinen festen Kollegenstamm. Es steht wirklich spontan. Jemand schickt was rum und vielleicht denke ich mir dann, hey cool, daraus können wir doch irgendwie mal was Gemeinsames machen. Weil es passiert auch oft, dass Leute was rumschicken, womit sie nicht weiterkommen. So geht es mir auch oft und dann kann man doch einfach mal was Gemeinsames machen. Und in welchem Forum trifft man sich da? Ja, also die Da-Face-Bekanntschaft kam jetzt schon aus der Zeit, wo ich noch in Foren geschrieben habe. Das war dann sogar das Techno-Forum. Ah, das gute alte Techno-Forum. Genau. Ja, wenn ich höre, ja, man kam nicht weiter und schickt das dann mal so rum. Ja. Klingt das schon so, als wäre das eine Gemeinde von Künstlern, die... Nö, also man lernt sich kennen im Internet und also, weil diese großen Communities, die voller Künstler sind, die werden dann natürlich auch in dem Sinne genutzt von Newcomern, die halt irgendwie hochkommen wollen und die da, ja, das finde ich manchmal nicht so konstruktiv irgendwie. Ich finde es interessanter, was aufzuspüren und dann daraus eine tolle Sache zu machen, als irgendwie auf Krampf immer zu versuchen, vorwärts zu kommen. So bringt da nicht so viel. Ja. Macht auch nicht so viel Spaß. Nö, klingt interessant. Also klingt nach, da hat sich jemand was dabei gedacht. Gut, das ist die Brisa. In welchem Land weht denn die Brisa oder der Brisa? Brisa, das war die Karibik, war das. Ich bin jetzt echt auf den Geschmack gekommen, dann zu Hause auch mal zu recherchieren, wo die ganzen Winter wehen. Ja, mach das mal. Auf jeden Fall sehr, sehr schön und ja, dann lauschen wir doch wieder mal. Also, auf jeden Fall das ganze Album ist sehr sommerinspiriert und passt deswegen super in den Herbst. Also, um das mal jetzt hier anzubringen. Sommerinspiriert passt im Herbst. Gerade wenn ich jetzt die Drachen wieder am Himmel sehe, dann viel Wind. Genau. Stimmt. Da du es gerade nochmal. Jetzt schießt es mir wieder durch den Kopf. Es ist dein erstes Album? Ja, das allererste. Bis jetzt nur EPs gemacht. Mhm. Oder halt Erscheinungen, mal hier, mal da, Remixe. Aber das ist halt das erste Mal, wo wir gesagt haben, auch ganz spontan und unbeabsichtigt, haben wir dann gesagt, hey, machen wir doch ein Album draus. Und dass es jetzt so rund ist und so fließt und so passt, ist umso schöner. Weil doch, ich will nicht sagen ungewöhnlich für dich, aber doch anders als die EPs, die Dancefloor-orientiert nach vorne gehen. Genau. Das ist jetzt nicht Musik, die vorrangig für DJs gedacht ist, sondern einfach nur Musik. So. Und man kann sie auch auflegen, wenn man will. Also das geht schon auf jeden Fall. Und wie lange hat die komplette Produktion gedauert? Also direkt wirklich reines Schaffen am Album, wo ich jetzt nichts anderes nebenher gemacht habe. Das waren jetzt schon so 2-3 Monate vielleicht. Aber da sind so Track-Ursprünge drin, Ideen-Ursprünge, die wirklich Jahre zurückreichen teilweise. Insofern kann man es jetzt gar nicht so genau sagen. Okay, denn Jahre wäre die Frage, ob du vorher eben sowas schon ad acta gelegt hast, weil du dir gedacht hast, das passt auf die EPs für den Dancefloor nicht drauf und hast sie jetzt rausgezogen. Definitiv, ja, genau so. Und das hat dann trotzdem mit diesem ganzen Wind-Konzept zusammengespielt. Ja, das haben wir doch ganz rund hingekriegt, glaube ich. Schön, na gut, dann hören wir weiter rein in die runde Sache. Die Brisa und danach Sahel. Ja. Und da weiß ich nämlich auch, da kann ich mich an meine Geografieunterricht erinnern. Ah, echt? Den Sahel, ja, es ist bekannt. Alles klar. Also mir war nicht bekannt vorher, aber man recherchiert ja auch. Ich glaube mit der Sahelzone, nicht, dass ich jetzt das verwechsel, aber ich denke, Sahelzone wird schon Sahelwind in dem Sinne. Ich glaube ja, das ist auf jeden Fall irgendwo in der tiefsten Wüste in, ich glaube, Saudi-Arabien war das. wenn es mich, oder wenn ich jetzt, oder Westjordanland, ach, ich weiß auch nicht. Wer es weiß, der soll hier anrufen und uns das erklären. Vielleicht ist ja genau. Jemand dabei, der besser bewandert ist als wir. Vielleicht haben wir einen Geostudenten hier. Das wäre gut. Weiß. Gut, dann weiter mit Electronic und Windspiel. Spiel endet mit Jimmy Kane. Klingt dann doch eher etwas anders als ein Wind. Ein kleiner, verspielter, verwirbelter Wind. Ja, ein Happy End. Ja. So hast du dich ausgedrückt. Und ja, also 8 Tracks haben wir jetzt geschafft und Windspiel damit präsentiert. Mhm. War sehr schön. Noch einige abschließende Worte? Könnt ihr euch, wie gesagt, besorgen auf broke.de und broke mit Q-U-E hinten. Und das ist die Auskopplung Nummer? 67. Dieses Netlabel ist übrigens auch sonst sehr zu empfehlen. Also es gibt wirklich wunderbare Releases drauf. Mit Top-Künstlern immer. Gut. Und du hast noch 2 exklusive Tracks mitgebracht, die jetzt gespielt werden? Ja, das wäre jetzt Bubble Babble. Der ist erschienen auf Plattenbau Music, ein Berliner Label. Ja, einfach mal reinhören. Plattenbau Plattenbau-Music, genau. Ja, ist es ein reines... Ja, das ist ein reines Vinyl-Label. Ein reines Vinyl-Label. Also sie verkaufen auch digital, aber es ist schon Vinyl-basiert. Das ist ein Doppelalbum gewesen, also Doppel-Vinyl. Macht heutzutage kaum noch jemand, aber die haben es gemacht und da ist der Track mit draufgekommen. Übrigens auch der Mentalik mit drauf. Schön. Ja. Sei gegrüßt an dieser Stelle. Genau. Ich vernehme auch, dass bei ihm einiges passiert. Wäre auch mal wieder ein Kandidat für die Show hier. Auf jeden Fall kannst du mal separat einladen. Das werde ich tun. Da Vinyl nehme ich an, auch etwas straffer nach vorne gehend für den Tanzbereich oder... Ja, ich meine, wir werden es gleich hören, aber da wir gerade drüber reden. Also der Track ist jetzt nicht so nicht so das Brett. Okay. Aber angenehm trotzdem zu hören, deswegen habe ich jetzt auch nicht die Dance-Vorteile rausgesucht, sondern schon was Passendes für den Sonntagabend. Wunderbar. Ich liebe das, Alec. Das passt. Ist das gute Stück schon erschienen oder wird es noch erscheinen? Ist schon erschienen. Ist schon. Und als nächstes hören wir dann, wenn die Zeit noch reicht, werden wir sehen, einen Remix, den ich für Dynamo gemacht habe. Der jetzt die Tage auf Kostbar Musik erscheint. Ah, der ist also auch noch nicht draußen. Genau, der kommt noch. Okay, weil ich nämlich so gesagt habe, Unreleased Tracks, aber das war natürlich irgendwie Fehlinformation. Nee, kommt noch, ja. Kommt noch. Super, na dann hört mal rein in Bubble Babble. Thank you. Tja, Alec, das war's dann auch schon wieder. Die Stunde ist rum. Zumindest, ja, jetzt sind es 2 Minuten, die uns noch bleiben. Und da hören wir in deinen Remix von Dynamo 21.25.21.25 rein. Ja. Schöner Track. Schöner Trackname, ja. Gut, ich bedanke mich bei euch da draußen, die ihr zugehört habt. Sandy Eve Show, ja, Elektronik, Windspiel, Preview oder ja, genau, so kann man es nennen. Geht dann die Woche als Podcast, wie gewohnt, auf soundcloud.com/colair online. Dann könnt ihr praktisch so oft hineinhören und das für gut befinden oder kommentieren, wie ihr wollt. Ich bedanke mich auch bei meinen Studiogästen, die Miss Confused und den Electronic. Hat mir sehr gefallen, mal wieder. Ja, ist immer wieder sehr schön gemütlich bei dir. Sonntagabend. Danke, danke. Ja, wieder. Ja, noch eben dann die letzten Worte für die Sendung von dir. Dankeschön. Kurz und knackig. Ja. Gut, ja, verrat den Leuten noch, wo sie dich denn im Internet finden können. Alec-tronic.com. Tronic aber hinten mit Q geschrieben. Super. Abschließend. Ist einfach, denke ich. Sollten alle finden. Gut, dann nutzen wir die letzte Minute noch für diesen wunderschönen Remix von dir. Bye, bye. Tschö. Numbers and dots, numbers and dots, numbers and dots.